1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, pünktlich melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Dienstagnacht, Freitemennacht. Das heißt, ihr könnt euch sehr gerne hier bei uns melden, wenn ihr mit mir sprechen wollt. Egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier zu unterhalten? 0800 220 50 50. Und der erste Anrufer heute Nacht ist Dirk. Hallo Dirk. Moin Domian. 35. Jo. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja. Um was geht's? Weswegen hast du angerufen? Domian, ich habe sprichwörtlich jetzt vor kurzem nach 9,5 Jahren blanke Hölle meine Obdachlosigkeit dank meines vier Mitbewohners beenden dürfen. Habe ich jetzt nicht richtig kapiert? Du hast deine Obdachlosigkeit beenden dürfen? Ja, richtig. Nach 9,5 Jahren. Du warst 9,5 Jahre obdachlos. Ich habe 9,5 Jahre blanke Hölle hinter mir. Sei es buchstäblich im Park pennen, in Notunterkünfte, in Wohnheime, wo ich Sozialarbeiter eine Hand hatte, die mir eigentlich helfen wollten, von denen ich mir nicht habe helfen lassen. Hm. Weil ich schon kein stures Arschloch war. Und jetzt hast du wieder eine Wohnung? Ja, richtig. Durch einen Freund? Ich bin vor ein paar Wochen in meine Heimatstadt hier nach Bochum zurückgegangen. Mhm. Hab Peter dann hier kennengelernt, beziehungsweise Peter und ich haben uns zu Berliner Zeiten kennengelernt, da ist er viel als Tourist gewesen. Ja. Und hatte mir angeboten, weil für ihn wäre die Wohnung jetzt zu groß und das Zimmer, was ich jetzt hier als meine Bude habe, ist noch frei. Das ist ja toll. Das ist ein Mann, den du gar nicht so viel, also so intensiv gekannt hast. Nee, gar nicht. Hast du den? Wenn ich bedenke, Peter könnte vom Alter her mein Vater sein. Peter heißt er. Ja, genau. Peter, du sagst, du hast ihn in Berlin kennengelernt. Warst du als Obdachloser in Berlin und du hast ihn da kennengelernt oder wie kam das? Ist das noch länger her? Nee, ich habe ihn, ich selber war obdachlos in Berlin und er war sprichwörtlich einfach nur als Touri da. Und dann habt ihr euch da angesprochen? Es war also bei mir so, dass ich nicht nur durch Flaschensammeln und durch kriminelle Handlungen, also sprich durch Diebstahl, mich ernährt habe, sondern zwischenzeitlich auch den Straßenfeger verkauft habe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber ist jetzt passiert. Den Straßenfeger verkauft hast, verstehe ich nicht. Straßenfeger ist halt eine Obdachlosenzeitung. Ach so. Ja, ist doch völlig okay. Ja. Mhm. Und bin dann in der S-Bahn unterwegs gewesen, habe meinen üblichen Verkaufsspruch losgelassen. Mhm. Gut, bei manchen Leuten kommt es nicht gut an. Aber bei Peter bekam es gut an. Ja, richtig. In Berlin. Genau. Und da seid ihr in Berlin ins Gespräch gekommen. Sind ins Gespräch gekommen. Aber ihr hattet dann nicht einen näheren Kontakt in Berlin. Das war ein einmaliges Zusammentreffen. Wir hatten uns in der Woche sprichwörtlich dreimal gesehen. Ach so, verstehe. So, also und dann war 14 Tage in Berlin. Ja. So, und dann ist aber viel Zeit vergangen. Dann ist eine ganze Zeit vergangen, haben aber zwischenzeitlich dann zusammen telefoniert. Also wir haben Handynummern ausgetauscht. Ah ja. Wie ich dann vor einigen Wochen nach Bochum zurückgegangen bin. Ja. Bin dann hier in die Obdachlosenunterkunft erstmal gelandet. Mhm. Und hab ihn dann zwischenzeitlich aufgesucht, weil ich wusste, wo er wohnt. Also, und meinte, sagt er, wenn du mal in Bochum bist, kannst du mich ja besuchen. Hast du denn darum gebeten, dass du bei ihm wohnst? Nein, das ist also von ihm von freien Stücken gewesen. Von ihm aus freien Stücken gewesen. Ja. Ich verstehe. Das ist also eine dicke Freundschaft zwischen euch beiden. Richtig, also vor allem beruflich bin ich jetzt auch langsam auf dem aufsteigenden Ast. Zum einen bin ich seit 2 Wochen in einer beruflichen Schulung in einem Callcenter. Mhm. Also, habe aber aufgrund einer noch im Hintergrund schwerenden Geldstrafe jetzt von der Staatsanwaltschaft die Möglichkeit bekommen, die Geldstrafe abzuarbeiten. Also das hört sich wirklich so an, als ging es bergauf. Absolut. Das ist vor wirklich allen Dingen haben wir heute Mittag noch beim Mittagessen hier zusammen gesessen und uns gesagt, dass ich oder wir aus meiner früheren Not sprichwörtlich jetzt versuchen, eine Tugend zu machen. So, jetzt wollen wir mal auf dein früheres Leben zurückkommen. Ja. Vor 9,5 Jahren obdachlos geworden. Warum bist du vor 9,5 Jahren obdachlos geworden? Ich haus jetzt mal ganz klipp und klar raus, durch sowas, was sich Mutter nennt. Durch was? Ich muss sagen, bitte? Durch was? Durch sowas, was sich Mutter im Volksmund nennt. Ich muss dazu sagen, vor 9,5 Jahren statt sprichwörtlich beim normalen Spazierengehen zum Auto, mein Vater hatte plötzlich einen Herzsturz. Ja. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt meine ganz normale Mietwohnung. Mhm. Und auch im Vorfeld, bevor über mein Vater gestorben ist, lebt meine Mutter so unter so massiven Angstzuständen und Depressionen, dass sie nie alleine bleiben konnte. Sie brauchte selbst bis zur Toilette eine Begleitung. Mhm. Dass ich dann gesagt habe, okay, ich gebe meine Wohnung auf, ich gehe ins Elternhaus zurück. Nachdem der Vater verstorben war, bist du dann zur Mutter gegangen? Richtig. Was hast du da beruflich gemacht in der Zeit? Gar nichts. Gar nichts? Also zu dem Zeitpunkt war ich Sozialhilfeempfänger. So, nun bist du bei den... Mittlerweile sagt man ja Arbeitslosengeld 2 oder Hartz-IV-Empfänger. Naja, ist ja wurscht. Jetzt warst du bei der Mutter, hast bei der Mutter gewohnt, aber warum bist du dann ausgezogen wieder aus der Wohnung der Mutter? Weil sie mich sprichwörtlich auf die Straße gesetzt hat, nachdem sie 2 Monate nach dem Tod meines Vaters einen neuen Partner kennengelernt hat, was an sich nichts Verwerfliches ist, um Gottes Willen. Mhm. Aber dass er auf einmal eine geistige Umnachtung kriegt und sagt, ich wäre nie für ihr da gewesen nach dem Tod meines Vaters und auch im Vorfeld. Also, hat dich das so umgehauen, dass die Mutter dich da rausgeschmissen hat nach dem Tod des Vaters? Ja. Dass du nicht Fuß fassen konntest wieder und dich irgendwie ja berappelst und ein eigenes Leben aufgebaut hast. Das ging nicht. Es ging stellenweise nicht, beziehungsweise ich wollte auch eine ganze Zeit nicht mehr. Du hattest dich aufgegeben? Ich habe mich aufgegeben. Ich habe mich also zwischenzeitlich auch im Alkohol geflüchtet. Ja. Wobei ich viel, auch... Hast du ein großes Alkoholproblem gehabt? Es hält sich in Grenzen. Also mittlerweile, wenn ich eine Flasche Bier vor mir sehe, sage ich no. Mhm. Also so weit bin ich, Gott sei Dank. Hast du denn vor vielen Jahren, hast du irgendwas gelernt? Ich bin ursprünglich Stahlfacharbeiter. Ah ja. Mhm. Und bevor du obdachlos wurdest, wie lange hattest du da schon nicht mehr gearbeitet? Ein halbes Jahr. Ach so, länger noch nicht. Nee. Ja. Aber ist das ja jetzt, du bist 35 Jahre, erst 35 Jahre, 9,5 Jahre obdachlos, das ist natürlich eine krasse Zeit. Du hast selber gerade gesagt, ich habe die Hölle hinter mir. Richtig. Und jetzt wieder so ein Licht am Horizont zu sehen. Was glaubst du, warum dieser Mann so nett zu dir ist? Zum einen ist Peter ein bergischer Jung, den irgendwann hier so gemeint Ruhrgebiet verschlagen hat. Der ist viel älter als du, sagtest du gerade, ne? Peter ist 54. 54, ja. Mhm. Zum einen ist er mental unheimlich cool drauf, hat ein Helfersyndrom, wie er von sich selber sagt. Und ich weiß nicht, ob ich das so jetzt locker sagen darf. Wir haben heute Mittag ganz kurz zusammengesessen und angeschnitten, aus meiner früheren Not insofern eine Tugend zu machen. Und das, die Idee hatte er auch schon jetzt seit letzten 3-4 Jahren. Mhm. Ja, Leuten, die hier in Bochum sind und kaum was zu fressen haben, hätte ich es beinahe gesagt, eine weitere Tagesstätte aufzubauen, quasi einen gemeinnützigen Verein aufzubauen. Ich verstehe, da ist auch schon ein neuer Plan in der Pipeline. Sehr gut. Richtig. Was macht denn Peter vom Beruf? Peter ist eine 1,50-Maßnahme bei der Caritas zurzeit. Ach so, Wobei jetzt aktuell gesundheitlich ja gucken muss, wie es weitergeht. Ja. Nachdem gestern bei ihm festgestellt wurde, dass er fette Arthrose im Schwunggelenk hat. Ah ja. Hat er eine Freundin oder eine Freundin, eine Frau offensichtlich nicht? Nein, keine Freundin. Ist er heterosexuell? Ich frage nur mal so. Er ist hetero, genauso wie ich. Ah ja, sehr gut. Ja, was heißt sehr gut? Ich dachte, es hätte ja sein, daher rühren können, dass er sich ein bisschen nicht verliebt hat oder so. Aber das ist nicht der Grund. Nein, das ist nicht der Grund. Nee. Dirk, große Gratulation. Das ist wirklich ein Glücksfügung für dich. Vielleicht ist das dein Lebensengel, dieser Peter, der dich wieder ins Leben zurückzieht. Wo du fast ganz abgestürzt wärst, kann man ja so sagen. Glaube ich auch, ja. Ja. Schön, dass du angerufen hast, Dirk. Das sind auch tolle Geschichten. Wir hören ja so viel traurige Sachen, aber das sind ja nun dann sehr hoffnungsvolle Geschichten. Deswegen freue ich mich, dass du angerufen hast. Ich bedanke mich auch bei euch, dass ich erzählen durfte, beziehungsweise ich finde es persönlich auch klasse, dass es dich seit Jahren für Leute wie mich, beziehungsweise viele andere im Sektor gibt, die mit sämtlichen Sorgen an dich rantreten können. Dankeschön. So, bitte. Jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Glück und wünsche euch für euer Projekt natürlich auch viel Erfolg und herzliche Grüße richte bitte an den Peter aus. Ich denke mal, dass er nebenan seinen Fernseher aufhatte oder ohne dass er wusste, dass ich bei dir angerufen habe und hat das mitgehört. Dann wird er sicher gleich rüberkommen. Habt ihr was zu erzählen, ihr beiden? Glaube ich auch. Alles Gute, alles Liebe, Dirk. Jürgen, danke dir. Tschüss, ciao. Ciao. 0800 220 5050, so erreicht ihr uns hier kostenfrei oder ihr meldet uns domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Maria. Maria ist 65. Hallo, Maria. Hallo, Domian. Hallo, Maria. Weswegen hast du angerufen? Ich habe ein großes Gewissensproblem. Mein Mann ist sterbenskrank. Ja. Und er will jetzt Tabletten horten, Schlaftabletten, um einzuschlafen und nicht mehr wach zu werden. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das melden soll. Er ist im Krankenhaus. Oder ob ich ihm das ermögliche. Ich weiß, dass er sterben wird an Organversagen. Wie alt ist dein Mann? 76. 76? Was für eine Erkrankung hatte? Darmkrebs mit Lebermetastasen, der ganze Bauch ist voll Wasser und Beine sind voll Wasser. Ist aussichtslos. Er ist austherapiert? Austherapiert, er ist nur noch unter Morphium. Und liegt jetzt in einer normalen Krankenhaus? Normalen Krankenhaus, ja. Ja. Wann hat er dir davon erzählt, dass er das will? Heute Abend. Heute Abend. Sonst hätte ich heute nicht mehr angerufen. Mein Gewissenskonflikt, der besteht jetzt seit 8 Stunden. Ich kann aber mit keinem aus der Familie drauf sprechen, weil ich immer die Starke bin und alles sich an mir orientiert. Nur jetzt bin ich am Ende. Das verstehe ich. Habt ihr Kinder? Ja. Mit den Kindern kannst du auch nicht darüber sprechen? Nein, geht nicht. Warum nicht? Weil die nicht belastbar sind. Ja. Wir sind die Starken, mein Mann und ich. So war es immer. So war es immer. Ich war die ganz Starke. Als du das heute erfahren hast, also er ist ja noch ganz klar bei Sinnen. Er ist unter Morphium-Tabletten. Es schwankt. Es schwankt. Wenn er sich gut fühlt, ist okay. Wenn er sich schlecht fühlt, ist gar nichts. Heute hat er sich ganz schlecht gefühlt. Er hat mehrmals erbrochen. Er kann keine Speisen zu sich nehmen. Und jetzt ist er im Trip, er sammelt Schlaftabletten, um nicht mehr wach zu werden. Das wollte ich gerade fragen. Hat er überhaupt die Möglichkeit, zu sammeln? Ja, natürlich. Er sammelt sie in der Schublade und die kontrollieren das nicht. Aber er liegt im Krankenhaus, das heißt, man würde ja sofort sowieso stutzig werden, wenn er nicht mehr wach wird. Oder wenn. Ja, natürlich. Als er dir das gesagt hat, wie hast du spontan reagiert? Ich habe ihm gesagt, das bringt nichts. So stark wären die Tabletten nicht. Womit du wahrscheinlich sogar recht hast, vor allen Dingen, da er unter ärztlicher Aufsicht in einem Krankenhaus liegt. Ja. Hast du in einer gewissen Weise Verständnis für seine Überlegung? Ja. Ich möchte ihn schmerzfrei sterben lassen. Ich weiß, dass er sterben muss. Er wird an Organversagen sterben, in seiner Niere, Leber oder sonst was. Ich weiß, dass es endlich ist. Und ich möchte es nur schmerzfrei haben. Und ich möchte aber nicht jetzt in den Konflikt kommen, zu wissen, dass er das vorhat und ich habe es nicht gemeldet, wenn es dann passiert. Wo würdest du es denn melden wollen? Ja, bei der Stationsschwester, bei der Nachtschwester oder beim Arzt. Wie ist deine Einschätzung? Hat er starke Schmerzen? Ja. Hast du den Eindruck, dass er in diesem Krankenhaus richtig behandelt wird? Ja, wird er. Aber er hat den... Der hat die blöde Idee, dass er noch eine Chemotherapie machen soll. Und das machen die auch noch. Da wird er dran kaputt gehen. Er möchte das? Ja. Aber das verstehe ich nicht. Einerseits will er sterben und andererseits will er... Ja, es schwankt. Es schwankt. Mhm. Von heute auf morgen. Und deswegen bin ich ja in dem Konflikt. Mhm. So, morgen sagt er mir wieder, ich mache eine Chemo und dann komme ich nach Hause. Heute sagt er mir, ich sammle Schlaftabletten, ich will einschlafen, ich will nicht mehr. Vielleicht kann man das gar nicht so ernst nehmen, weil er mal so und mal so redet. Dass es gar keine klare Entscheidung mehr ist, sondern so aus, ja, aus der Situation heraus gesagt wird. Ja, aber mein Konflikt ist jetzt, wenn ich jetzt das melde, tue ich ihm dann Gefallen mit? Oder verschweige ich das und tue ihm dann Gefallen mit? Weißt du, Maria, den größten Gefallen könnte man deinem Mann wahrscheinlich tun, wenn er auf eine ordentliche Palliativstation verlegt würde. Abgelehnt worden? Ja. Warum? Die haben ihn in 3 Tagen so weit gebracht und das ist alles abgelehnt worden. Der war 3 Tage okay und jetzt hat er den Zusammenbruch wieder. Wieso ist es abgelehnt worden, dass er auf eine Palliativstation kommt? Ja, weil er aufsteht, rumläuft. Das ist kein Ablehnungsgrund für eine Station. Ist aber so. Ich kann es nur so sagen, wie es ist. Ist so. Haben sie abgelehnt. Also das Einzige, was sie jetzt anbieten, ist die Chemotherapie. Die macht den vollends kaputt. Also in den meisten Fällen kann man mit den neuesten Methoden der Schmerztherapie die schwerstkranken und auch sterbende Menschen schmerzfrei kriegen. Hat er ja, Morphin. Ja, aber offensichtlich reicht es nicht oder ist es nicht die richtige Dosierung, wenn du sagst, er hat Schmerzen. Daher war meine Idee auf eine Palliativstation, weil da sind die Fachleute, die genau sich mit solchen Dingen auskennen. Habe ich ihn auch für angemeldet, aber die blockieren das im Moment. Da ist er noch nicht für reif. Soweit ist der Zustand noch nicht. Das kann ich nicht glauben, wie du es jetzt beschrieben hast. Das ist genau der Zustand für einen Patienten auf einer solchen Station. Ist auch erst seit heute Abend. Seit heute sammelt er. Er hat schon 2 Schlaftabletten da. Er wartet auf die 3. So, und das ist jetzt mein Konflikt. Erzähl mir noch mal was zu dieser Chemotherapie, weil der Zustand ist final, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, genau. Er hat schon eine hinter sich. Die ist unterbrochen worden. Jetzt wollen sie die noch mal neu aufleben lassen. Warum wollen die Ärzte das überhaupt machen? Weil sie eine neue Fallgruppenpauschale im Krankenhaus haben, was sie abrechnen können. Verstehe. Das ist mal ganz brutal. Ja, ich verstehe. Denn wenn es nun wirklich keine Förderung, keine Lebensverlängerung mehr gibt auf der Basis auch einer Lebensqualität, ist das ja völlig sinnlos und eine Quälerei. Ja, aber er möchte, dass es sein letzter Strohhalm. Und er hat es angeordnet, dass der Arzt es macht. Ich kann da nicht gegen machen, er ist geschäftsfähig. So. Dann, wenn er das angeordnet hat und wenn dein Mann das will und wenn es immer wieder Situationen gibt, wo er sagt, ich will diese Chemotherapie machen. Ja. Gleichzeitig will er aber sich das Leben nehmen. Also das heißt ja, das zeigt ja schon, dass er so ganz richtig nicht mehr zurechnungsfähig ist oder dass er sehr extrem hin und her wankt und schwankt. Ja, aber das sagt er mir nur, das sagt er nicht den Ärzten und nicht den Schwestern. Mhm. Man kann das ja auch verstehen, dass man hin und her gerissen vielleicht ist. Verstehe ich ja auch. Ich mache ihm ja auch keinen Vorwurf. Er weiß, dass diese Chemotherapie auf keinen Fall zu einer wirklichen Therapie führt. Nein, er weiß, das ist nur lebensverlängernd, aber er will das durchziehen als letzter Strohhalm. So. So, dann müsste man ihm das ermöglichen, auch wenn es völlig sinnlos ist, wenn er das will. Ja, machen wir ja auch, tun wir ja auch. Mhm. Nur das andere Problem, das mit der Chemo ist ja gar nicht das Problem. Das soll er auch machen, das ziehen wir auch durch. Nee, das ist für mich mein Problem ist, dass er jetzt die Schlaftabletten hochtet. Ich verstehe. Aber das ist für mich wichtig zu wissen, dass er schon auch einen starken Wunsch hat, diese Chemotherapie noch zu machen. Ja. Wenn er den Wunsch nicht hätte, würde man auch die Problematik mit den Schlaftabletten anders beurteilen. So bin ich dazu geneigt zu sagen, dass du der Station Bescheid geben solltest, dass sie darauf achten, dass wenn er eine Schlaftablette bekommt, dass er sie auch einnimmt und nicht hortet. Ich habe das schon mal gemacht. Er hat es am vergangenen Sonntag mit 2 gemacht. Da habe ich angerufen, habe gesagt, so und so. Dann sagte mir die Schwester, das kann nicht sein. Der ist ja unter Medikamentenaufsicht. Wir geben dem nur kontrollierte Tabletten. So, und da sagte er mir heute noch, die dürfen ja nicht in die Schubladen gucken. Das ist Privateigentum und da sammle ich die. Hast du in die Schublade geguckt? Nein. Vielleicht stimmt das ja auch gar nicht, dass da was drin liegt. Doch, ich weiß das. Er hat, Er hat ja am Sonntag schon zwei genommen. Hat er gut geschlafen. Mhm. Jetzt sammelt er die. Weil er sagt, da hat er gut nachgeschlafen und dann nimmt er die doppelte Dosis. Zwei hat er schon. Das ist natürlich wirklich alles hochdramatisch und tragisch. Natürlich kann man den Wunsch einerseits verstehen, dass er nicht mehr will, wenn er so schwer krank ist. Ja. Aber wenn da auch noch ein Wunsch nach einer Chemotherapie ist, würde ich natürlich immer diesen Wunsch, diesen lebensbejahenden Wunsch zuerst sehen und Das sehe ich ja auch. Das ist ja auch jetzt für morgen, übermorgen geplant. Mhm. Das soll er ja auch machen. Nur mein Problem ist jetzt, dass er mir heute Abend gesagt hat, er hat schon zwei, er sammelt die jetzt und dann nimmt er die. Gut. So, und mein Problem ist jetzt, melde ich das jetzt? Ja, das habe ich verstanden. Oder lasse ich ihn jetzt? Wir sind jetzt im Gespräch so weit, dass ich dazu geneigt bin zu sagen, dass du das melden solltest. Ja gut, dann melde ich das. Das war ja nur mein Konflikt jetzt. Mhm. Dann melde ich das. Dann rufe ich jetzt die Nachtschwester an und sage ihr das. Ich muss ja ehrlich sagen, ich sage das auch mit einem gewissen zwiegespaltenen Gefühl, weil ich ihn schon auch verstehen kann. Aber die Situation ist diffus, die du da schilderst, weil er einmal so will und einmal so will. Ja. Ich sag's dir nochmal, ich weiß nicht, was du da vielleicht noch drehen kannst. Du bist eine resolute Frau, das höre ich ja. Versuche doch nochmal mit allen Mitteln, dass er auf eine Palliativstation kommt. Das ist abgelehnt im Moment. Ja. Er kommt im Moment auf die onkologische Abteilung. Ja, habe ich schon verstanden. Aber das kann man dann vielleicht auch nochmal beantragen. Weil da wäre er am allerbesten aufgehoben, dass er keine Schmerzen mehr hat. Schmerzen ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass er jetzt Schlaftabletten hocht. Naja, schmerzfrei ist er ja. Oder Morphium. Ja. So, er hochtet jetzt Schlaftabletten. Ja, das habe ich verstanden. Aber du hast vorhin auch gesagt, dass er schon auch Schmerzen hat. Heute Abend akut erbrechen, er konnte nichts essen. Mhm. Ja, hat er auch gemeldet, hat auch ein bisschen was bekommen. Mhm. Sagt mir aber gleichzeitig, ich hochte jetzt die Schlaftabletten. Mhm. Ich will einschlafen und nicht mehr wach werden. So, das sind immer so zweierlei Sachen. Ja, das macht das Ganze wirklich sehr schwierig. Ja. Ich habe dir aber jetzt meine Meinung gesagt und ich kann sie auch nicht differenzierter sagen. Ich glaube, in dem Fall würde ich mich so verhalten, dass ich es melden würde. Ja, gut. Dann hast du mir damit schon sehr geholfen. Ich habe heute 30 Mal versucht, unsere örtliche Telefonseelsorge zu erreichen. Da war immer nur ein Band. Hm. Und jetzt hatte ich da WDR drin. Ich dachte, irgendwann ist der Domian drin. Ich habe ab und zu immer mal die Sendung gesehen. Hm. Das ist so meine letzte Rettung, wo ich mir selber auch mal helfen kann. Und ich danke dir ganz herzlich dafür. Ich werde das jetzt melden. Ich wünsche dir alles Gute und deinem Mann auch alles Gute. Und ja, da ist nichts mehr Gutes zu wünschen. Das ist endlich. Da kann ich auch mit umgehen, wenn es dann endlich ist. Nur das Gute wäre, dass die Endlichkeit vielleicht bald endet dann auch. Ja. Das wäre das Gute. Ja, nur das Wie. Mhm, verstehe. So, und das war jetzt so mein Konflikt. Verstehe. Soll ich nicht. Ne? Liebe Maria. Ich mache es. Dir alles Gute von Herzen. Ich rufe jetzt an und schönen Dank. Mhm. Tschüss. Ja? Auf Tschüss. Wiederhören. Tschüss. Ihr Lieben, ich möchte an dieser Stelle mal etwas sagen. Es gab eine Unzahl von Anfragen, Nachfragen zu unserem Fall Gerhard vor der Sommerpause. Das war der Mann, der auch schwerst und todkrank war und nochmal seinen Sohn sehen wollte und die Frau dieses verhindert hat. Das ist in der Tat ein sehr komplizierter Fall und wir haben am Ende der Sommerpause uns da nochmal richtig reingehängt. Auch noch am Anfang während der Sommerpause. Ich persönlich habe auch mit den Parteien nochmal gesprochen. Was jetzt im Einzelnen passiert ist, ich bitte euch um Verständnis, dürfen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht sagen. Ihr könnt nur davon ausgehen, dass alles, was von außen möglich zu tun ist, getan worden ist. Das kann ich euch soweit sagen und es war wirklich ein schwieriger Fall, der uns auch noch sehr weit, auch noch in die Pause hinein nachgegangen ist. Da es aber so viele Nachfragen gab, wollte ich das euch jetzt hier an dieser Stelle nochmal sagen. So, jetzt freue ich mich auf den nächsten Anrufer und der heißt Wilko. Hallo Wilko. Ja, hi, grüß dich. Ein Mann, der Wilko heißt. Ja. Woher kommt der Name? Du, ich habe keine Ahnung, ich glaube, irgendwie ist das eine Ableitung von Wilhelm Konrad. Meine Eltern, die haben das irgendwann mal vor 44 Jahren aufgefangen und Schon haben wir dein Alter verraten. Jawohl. Genau, 44. Mhm. So, weswegen ruft Wilko an? Weswegen ruft Wilko an? Der Wilko steckt noch voller Adrenalin, weil er eben nach Hause gekommen ist und Vater eines properen Sohnes geworden. Wow, Gratulation. Ja, mal was Positives. Ich hatte einfach das Bedürfnis, mich da mal mitzuteilen. Ja. Weil das so ein tolles Erlebnis gewesen ist. Du warst bei der Geburt dabei. Ich war dabei. Erzähl, wie war's? Wie war's? Es fing schwierig an. Meine Frau, die war für gestern ausgezählt, hatte gestern starke Schmerzen, ist ins Krankenhaus gekommen. Die Wehen waren noch nicht so stark. Und die Ärztin hat aber gesagt, naja, nach dem Ultraschall sieht mir das so aus, als wenn das Geburtsgewicht mit 2500 Gramm, ja, irgendwie war denen das so riskant und der Mutterkuchen, der hatte irgendwelche Kalkablagerungen und dann hatte man Sorgen, dass das Kind nicht richtig versorgt wird. Mhm. Wie alt ist deine Frau? Die ist 37. Ja. Mhm. Und ja, dann hat man beschlossen, dass sie im Krankenhaus bleibt, ist also regelmäßig dann zum CTG, also zu diesem Wehenschreiber, wo man die Herztöne und die Venenaktivitäten messen kann. Da wurde sie angeschlossen und ja, es dümpelte alles so vor sich hin. Ja, und dann ging das eigentlich heute so gegen 12 Uhr richtig los mit den ersten starken Wehen. Aha. Ja, und dann. Und wann kam er dann zur Welt? Er kam zur Welt um 20.36 Uhr. Das hat ja eine ganze Weile dann gedauert. Das hat eine Weile gedauert. Zwischenzeitlich war es auch sehr hektisch. Warst du zum ersten Mal bei einer Geburt dabei? Ich war zum ersten Mal selber bei einer und Geburt wie, dabei. Ja. Wie hast du es empfunden? Das ist ja mal, die Männer erzählen da ja die unterschiedlichsten Geschichten. Es ist, ich kann es kaum beschreiben. Ich sagte ja vorhin zu Beginn, ich stecke immer noch voller Adrenalin. Ja. Ich muss dazu sagen, es war bisschen stressig, weil meine Frau hat wehenfördernde Mittel bekommen, was im Prinzip auch super ist. Nur zwischenzeitlich waren die oder haben die sich dann negativ aufs Kind ausgewirkt, sodass dann diese wehenfördernde Mittel erstmal abgesetzt werden mussten. Also bei dem Jungen gingen die Herztöne runter, bei meiner Frau gingen ja andere Werte in den Keller. Hast du das so mitbekommen? Voll, also, voll. Ich war ja die ganze Zeit dabei. Also da wird das wird auch kommuniziert dann da in dem Kreissaal? Absolut. Und absolut. Da kriegt man natürlich als Vater Angst. Man kriegt Angst. Ja. Und deine Frau natürlich auch, weil die hat es ja auch mitbekommen. Die hat das auch mitgekriegt. Mhm. Und da machen sich wirklich Sorgen bald. Und dann guckt man immer auf diese Monitore, weil die geben ja irgendwelche Zahlen wieder. Ja, ja, klar. Und wonach man sich richten muss. Und man guckt in die vielleicht besorgten Gesichter der Ärzte oder der Krankenschwestern und wird dann selbst noch ungeduldiger oder ängstlicher. Richtig. Mhm. Ist es? Du hast gesagt, du warst noch bei keiner Geburt dabei. Ist es auch überhaupt dein erstes Kind? Nein, ich habe aus erster Ehe habe ich einen Sohn. Mhm. Der ist 16, wird jetzt im Oktober 17 und der kam per Kaiserschnitt zur Welt und da konnte ich seinerzeit auch nicht dabei sein. Ah, ja. Er stand ja so praktisch vor der Tür. So, jetzt heißt der Papa Wilko. Wie heißt denn der Sohnemann? Samuel. Samuel? Mhm. Wie schön, ein ganz alter Name. Ja, richtig. Alter biblischer Name. Ja, genau. Wie kam diese Namenswahl? Wir hatten mehrere Namen zur Auswahl. Wir haben uns, wie man es halt so macht, im Internet haben wir geforscht, in Büchern haben wir geforscht und mit Hinz und Kunz über irgendwelche Namen gesprochen. Mhm. Aber wir kamen immer wieder auf Samuel zurück. Den Namen, den haben wir gesehen. Was war denn noch in der engeren Auswahl? Ach ja, das war immer so eine kleine Diskussionsrunde mit meiner Frau. Also ich hatte noch, ach Mensch, was hatten wir? Biane hatten wir. Biane? Biane, ach, ja. Das klingt nicht gut. Das klingt nach Birne. Ja, ja, irgendwie, ja, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt. Obwohl, sicherlich auch ein schönes Wort, Biane. Es klingt so nordisch, ne? Mhm, aber, genau. Aber Samuel ist klassisch schön. Da gibt es auch jetzt nicht so viele hier im Moment, ja. Die Samuel heißt. So, beide sind wohlauf, Frau und Kind sind wohlauf. Super. Super. Und wie lange muss sie jetzt noch im Krankenhaus bleiben? Ich denke mal bis zum Ende der Woche und dann kann sie auch raus. Mann. Hoffe ich, so schnell wie möglich, weil wir wollen ihn natürlich auch hier haben. Natürlich. Na, weil das Zimmer ist fertig und... Da kann Samuel mal so richtig zu Hause kacken. Oh ja. Hat er heute schon mit angefangen. Also, nochmals von uns allen, große Gratulation. Vielen Dank. Wir wünschen dir und dem kleinen Samuel natürlich alles Glück der Welt und auch schöne Grüße an deine Frau. Danke, vielen Dank. Wir freuen uns mit für dich. Das einfach mal los. Ja, das ist doch super, finde ich prima. Ne? Lieber Wilko, alles Gute. Tschüss. Okay, danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Rosi, 55. Hallo, Rosi. Hallo, Rosi. Hallo? Ja, hörst du mich? Ja. Sehr schön, sehr gut. Rosi, um was geht's bei dir? Hallo, Domir. Ja. Ich sehe dich zwar, ich höre dich nicht, ich spreche einen Fernseher ausmachen. Ja, mach mal den Fernseher aus, das irritiert immer, weil die Lippen bewegen sich später, als du das im Telefon hörst. Genau, ich rufe eigentlich an, weil ich irgendwo, ich komme irgendwo mit dem Leben nicht mehr zurecht, weil ich habe, also die Ehe meiner Eltern war schon sehr schlecht. Mhm. Und ich bin in einer Umgebung aufgewachsen, wo eigentlich kein Kind aufwachsen sollte. Was heißt das? Mein Vater war Ukrainer. Was war meine Mutter war Deutsche. Was war der Vater? Bitte? Was war der Vater? Ukrainer. Ukrainer, ach so, ja. Ja. Mhm. Und meine Mutter war Deutsche, aber es war so eine Hassliebe. Mhm. Also meine Mutter ist fremdgegangen, mein Vater hat sie geschlagen und ich habe halt dieses Erinnerungsvermögen, so seit ich 4 Jahre alt war. Aber du bist in Deutschland aufgewachsen? Natürlich, ja. Ich bin Deutsche. Mhm. Bist du Einzelkind? Ja. Ja. Also, ich hatte eine Schwester, aber ist mit 2 Jahren gestorben, also am durchbrochenen Blinddarm. Also ich bin Einzelkind im Endeffekt gewesen. Also die Gewalt mitbekommen unter den Eltern. Ja. Hat der Vater dich auch geschlagen? Nein. Nein. Also mein Vater war immer gut zu mir, der hat mir nie was gemacht, nur meine Mutter. Du hast gerade gesagt, ich komme mit dem Leben nicht zurecht. Das ist so das heißt, der Anfang des Lebens ist schon schief gelaufen, quasi damals, wie du es jetzt geschildert hast in deiner Kindheit. Ja, weil ich musste, also ich bin sehr von meiner Mutter aus sehr gut erzogen worden. Also ich war im Kinderkirchenchor und ich war im Ballett. Also finanziell ist mir alles geboten worden, was machbar war. Da kann ich meinen Eltern gar nichts vorwerfen. Hast du dann, ich gehe davon aus, dass du später dann geheiratet hast? Ja, ich habe meinen ersten Freund mit 15 kennengelernt. Und ich habe mit 17 geheiratet. Ich war schwanger. Wie lange also bist ich hatte keine Erfahrung. Ja, wie lange bist du dann mit diesem Mann zusammengeblieben? 25 Jahre, 25 waren Jahre. Wir verheiratet und 28 Jahre haben wir uns gekannt. War das eine gute Ehe? Am Anfang ja. Und dann nachher war es so, dass er fremdgegangen ist und dann hat er mich dazu erpresst, zu einer sexuellen Bereicherung. Wie er es genannt hat. Er hat dich erpresst zu einer sexuellen Bereicherung. Was, ja. Was heißt das? Er hat gesagt, sexuelle Bereicherung hat er. Was musstest du? Sag doch einfach, was du machen solltest. Oder was du gemacht hast. Was du machen musstest. Ich musste. Es irritiert mich. Ich sehe dich, ich höre dich, aber es ist nur am Telefon. Guck einfach nicht auf den Bildschirm. Lass uns einfach so telefonieren. Ich mache meine Augen zu und erzähle einfach. Genau. Es war einfach so, diese sexuelle Bereicherung, da er behauptet, er würde mir da irgendwas gönnen. Den schönsten Mann, die schönsten Paare. Würde er dir gönnen? Ja. Verstehe ich immer noch nicht. Was hat er denn dann genau gemacht? Es war so, er hat Annoncen in der Zeitung aufgegeben und es waren keine primitiven Menschen. Mhm. Da waren Rechtsanwälte und dabei. Was meinst du, wie primitiv Rechtsanwälte manchmal sein können? Aber egal, ein anderes Thema. Was passierte denn dann? Ja, und wie gesagt, und um das Ganze ertragen zu können, also ich habe mein... Ich habe irgendwo meinen Körper verkaufe nichts. Ich wollte meine Seele nicht verkaufen. Um meine Seele nicht zu verkaufen, habe ich mir dann so angefangen, so zu diesem Treffen meine Piccolos einzustecken. So, jetzt merke ich, dass dir das schwer fällt, darüber zu sprechen. Ich frage dich mal, war das so, dass dein Mann fremde Menschen bzw. Männer organisiert hat? Er hat ja die zu euch in der Wohnung genommen und du musstest mit denen schlafen? Ist das ja, so? Ja, das war schon so, also dass er mich, ich möchte ehrlich sein, dass er schon gesagt hat, als wenn du gar nicht willst, als wenn sie so protestlich waren, dann musste nicht. Okay, aber in der Regel hast du dann mit denen schlafen müssen. Kam dann immer ein Mann oder mehrere Männer oder schon mal ein Paar? Ein Mann oder ein Paar. Und war er dann dabei, während du mit denen geschlafen hast? Und das war seine Lust, zuzusehen, wie du mit anderen Menschen Sex hast? Mhm. Und um das zu ertragen, hast du dir Pikolöchen getrunken? Ja. Ist daraus eine Alkoholabhängigkeit geworden? Ja. Bist du jetzt auch alkoholisiert? Nee, ich bin gerade nur müde. Hm. Wie lange bist du jetzt von dem Mann getrennt? 10 Jahre. Hm. Und wie lange hast du dieses machen müssen? Wie viele Jahre hat er dich zu so etwas gezwungen? Also, wie gesagt, verheiratet waren wir 25 Jahre. Dann waren wir 28. Betrogen hat er mich eigentlich von Anfang an. Ja. Sag mir mal, wie lange du das machen musstest mit den anderen Männern. Waren 8 Jahre. 8 Jahre. Es war hart. Und wie oft kam das vor im Monat? Bestimmt 2-3 Mal. 2-3 Mal. Und hat mich kaputt gemacht. Und er behauptet aber immer noch, ich bin irgendwo schuld am Versagen von unserer Ehe. Und ich hab mich wirklich verkauft für nichts. Warum hast du es damals gemacht? Warum hast du es gemacht? Aus Liebe? Weil ich immer noch gedacht habe, es ist Liebe. Warum machen solche Frauen? Ich bin da irgendwo naiv. Ich wollte sagen, das ist ja naiv. Ist naiv. Er hat dir nicht, so sehe ich es auch jetzt. Aber er hat dir nicht gedroht damals. Im Endeffekt hat er mir nicht gedroht. Mhm. Er hat nur gesagt, wenn du das nicht mitmachst, dann gehe ich halt fremd. Mhm, aber er ist fremd gegangen. Und hat mich noch zu solchen Dingen gezwungen und hat damals in Stuttgart gearbeitet, wo es diese Dinge noch gab, wo man 5 D-Mark reinwerfen musste, wo man so pornografische Bilder da gekriegt hat. Und diese sexuellen Abmachen, also ich bin sexuell wirklich nicht verklemmt, aber wenn jemand irgendwas anliegt, sag mir mal, von wem dann die Trennung ausgegangen ist. Von mir. Von dir. Die Kraft hattest du dann. Ich habe die Scheidung eingereicht, aber dann hatte ich die Hölle. Dann hattest du die Hölle, warum? Weil er hat gesagt, er hat mich immer geliebt. Hm. Und er hat mir alle Konten gesperrt, obwohl das Geld, ich war naiv, ich war. Das Konto lief über alles über bla bla bla, also mein Ex-Mann. Mhm. Und also er hat das Geld kam von meinen Eltern. Ja. Wie ist denn euer Kontakt heute? Er hat mich jetzt in diesen ganzen Jahren zweimal angerufen, betrunken. Mhm. Und dann hat er gesagt, es ist mit einer jungen Russin verheiratet, da hat er auch jetzt eine Tochter, die ist jetzt 7. Aber die war nicht der Scheidungsgrund. Hm. Also wirklich nicht. Als er dich angerufen hat, hat dich das wieder sehr zurückgeworfen? Hat das alte Wunden aufgerissen? Ja. Hm. Hast du den Alkohol, die Alkoholsucht im Griff? Nein. Nein. Habe ich nicht. Ganz ehrlich. Das heißt, du trinkst regelmäßig? Nee, regelmäßig nicht. Also, ich trinke mal 3 Wochen gar nichts und dann trinke ich halt 2 Tage was. Mhm. Aber jetzt nicht hochprozentiges oder sowas. Aber ich kann es manchmal das Leben nicht ertragen, weil immer das vergeudete Leben irgendwo zurückkommt. Weil das kann ich habe quasi mein halbes Leben an diesen Mann verschwendet. Mhm. Verschwendet, muss ich wirklich sagen. Mhm. Nicht geliebt habe, wirklich geliebt habe. Weißt du, Rosi, das ist ein harter Satz und das ist auch sehr traurig und sehr schlimm, wenn du sagst, ich habe mein halbes Leben an den verschwendet. Es ist wahr. Es ist wahr und das kann man nicht mehr ändern. Nein. Aber man kann die Vergangenheit nicht ändern. Aber die große Chance, die wir Menschen haben, ist, dass wir die Gegenwart ändern können. Das heißt, du musst aber ganz dringend etwas unternehmen, psychologisch, psychotherapeutisch, dass du nicht noch weiter dein Leben verschwendest. Ich lebe sehr oft in der Vergangenheit. Ich habe sehr oft Albträume. Warst du denn schon mal bei einem Therapeuten? Ja. Wie lange warst du in einer Therapie? Ich habe schon einige Therapien versucht. Was heißt versucht? Aber wie gesagt, ich wohne ja jetzt in Nordrhein-Westfalen, da komme ich auch nicht klar. Ich komme mit der Mentalität hier nicht klar. Ich würde gerne zurück nach Baden-Württemberg, ja, wo ich eigentlich herkomme. Okay, das war aber ein anderes Thema. Was heißt, ich habe Therapien versucht? Wie lange warst du dabei? Vielleicht 15 Sitzungen. Mhm. Ist natürlich alles viel zu wenig. Also ich kann mich auch nicht wirklich, wenn ich jemandem nicht total vertrauen kann, ich kann mich auch nicht total öffnen. Ich will dir mal was sagen. Ja, wir beide unterhalten uns jetzt mal knapp 10 Minuten. Und du hast schon so viel intime Sachen gesagt und hast dich so geöffnet. Das kannst du, wenn du mit einem, auch mit einem Therapeuten oder einem Arzt zusammentrittst, dem du vertraust. Ich vertraue dir, ich habe schon sehr oft deine Sendung angeguckt. Aber du wirst mit Sicherheit, das garantiere ich dir, mit Sicherheit auch auf einen Therapeuten treffen. Aber finden mal, Domian. Ja, aber den muss man suchen. Von alleine schneidet er dir nicht ins Haus. Es geht um dich, es geht um dein Leben und deine Zukunft. Nur wenn du rigoros jetzt anfängst, an dir zu arbeiten mit einem Fachmann zusammen, hast du eine Chance, aus all diesem Elend wieder rauszukommen. Aber Domin, was habe ich denn eigentlich falsch gemacht? Du hast vieles falsch. Ich habe alles versucht. Ich habe von Anfang an, von dem ich an 15 Jahren war, da war ich ein Kind. Sagen wir mal so, ich will dir mal sagen, du hast viel zufälliges Unglück erlitten und du hast auch Fehler gemacht. Welche? Das wäre jetzt sehr vermessen, wenn ich dir mal schnell jetzt deine Fehler vorhalten würde, die du auch in der Beziehung gemacht hast. Diese Fehler, zum Beispiel, ja. Diese Fehler musst du in einer Therapie alles bereden, aufarbeiten und dir vor Augen führen. Wenn dir das alles klar ist, erst dann hast du eine Chance, wieder in ein vernünftiges, normales Leben zu kommen. Ich appelliere wirklich an dich, Rosi, du bist erst 55. Verschwende nicht deine Jahre. Irgendwann ärgerst du dich und sagst, hätte ich doch damals was unternommen. Du musst etwas unternehmen. Du gehst sonst unter. Ich weiß, es hängt an mir wie. Und ich verstehe, dass das sehr schwer wiegt, was da passiert ist. Das würde jeden von uns sehr, sehr, sehr belasten, was da geschehen ist. Das schaffst du nicht alleine. Deswegen brauchst du Hilfe von einem fachkundigen Menschen. Weißt du, wie das ist, wenn du, quasi von 2 Männern genommen wirst, von vorne und von hinten? Es ist gut. Mhm. Du kannst es nicht aushalten. Mhm. Und das habe ich mitgemacht. Im Grunde hast du mehrfache Vergewaltigungen ausgehalten. mal auf, Rosi. Ich würde sagen, wir brechen das jetzt mal hier in aller Öffentlichkeit ab. Mhm. Ich habe heute eine sehr nette Psychologin, das ist die Sabine, die hat auch mitgehört. Mhm. Du legst bitte auf und die Sabine ruft dich jetzt gleich an. Dann okay. Kannst du dich weiter mit Sabine unterhalten und Sabine wird dir genau erklären und dir auch nochmal klare Ratschläge geben, was du jetzt dann in den nächsten Tagen und Wochen tun solltest. Ja? Okay. Ich danke dir sehr für das. Ich danke dir, Domian. Ja, und ich danke dir für das Vertrauen. Ja, und ich danke dir für das Gespräch, dass du so Zeit genommen hast. Ich wünsche mir so sehr, dass du es schaffst. Ja. Alles Gute. Danke dir. Du legst auf, wir melden uns gleich. Tschüss. Okay, tschüss. Und wir machen jetzt vom Alter einen Sprung nach unten. 23 Jahre alt, Nina. Hallo, Nina. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja. Bei mir geht's um einen Freund. Also ich bin seit einem Jahr gut mit ihm befreundet und einem Jahr. Ja. Mhm. Es ist so, dass wir das immer relativ im Theoretischen gehalten haben, weil das eher so eine Art berufliche Freundschaft ist. Und das heißt, ihr so arbeitet Art, auch zusammen. In der Art, ja. Wir sind so eine Art Arbeitskollegen. Mhm. Und ja, ich kann mit ihm einfach über alles reden und das kann ich schon ziemlich lange. Und er war sehr viel für mich da und er kann sehr gut zuhören und ja. Klingt ja gut. Ja, klingt sehr gut als Freund. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Die letzten 2 Wochen haben wir ein bisschen intensiver miteinander verbracht und das heißt? Wir haben mehr Zeit zu zweit verbracht und nicht im Rahmen der Arbeit halt nur. Aber immer auf der Basis eines freundschaftlichen Kontaktes. Ja, genau. Oder gab es Erotik auch? Ja, irgendwann hat das angefangen. Ich bin jetzt seit knapp vier Monaten Single und irgendwann hat es angefangen, dass ich halt so gesagt habe, aus Spaß eigentlich mehr, dass ich schon einen Ernst steckte dahinter in dem, was ich sagte, und zwar, dass ich halt mir wünsche, dass ich mal wieder so richtig verliebt sein kann und dass ich mal wieder flirten kann und so und was alles dazugehört und eigentlich ziemlich abgeklärt, logisch, einfach sagen, man möchte mal wieder flirten. Okay. Und dann haben wir so aus Spaß angefangen, wir haben das ja genannt, dass das eine theoretische Flirtbeziehung ist. Mhm. Und haben gesagt, okay, wir flirten so ein bisschen hin und her und haben das auch gemacht und irgendwann sind die Grenzen eben zwischen Theorie und Praxis verschwommen und dadurch ist das Ganze halt. So, das heißt im Klartext, da war eine platonische Freundschaft zwischen euch beiden und jetzt hat es doch ein bisschen gefunkt. Ja, schon. Und ist irgendwas gelaufen schon zwischen euch? Ja, ja, schon. Ja, aber das also ist, aber du sagst es problematisierend. Du könntest auch sagen, ist so super. Nee, wenn er nicht Samstag heiraten würde, dann wäre es super. Ach du lieber Gott. Ja. Und er sagt, der heiratet Samstag? Ja, und er sagt zu mir, ich bin auch eingeladen und ich gehe da mit einem Arbeitskollegen zusammen hin und ich diese Pattsituation, er für ihn einerseits, dass er heiratet, diese Leute alle eingeladen hat und er will diese Heirat einfach nicht absagen, das ist vollkommen verständlich für mich. Ich kann das total nachvollziehen. Habt ihr miteinander geschlafen? Also, es war kurz davor. Mhm. Und wie lange? Ich sag mal so, ich müsste nur mal mit dem Finger schnippen und dann wäre es soweit. Mhm. Wie lange ist er denn mit dieser Frau zusammen, die er heiraten will? 7,5 Jahre. Sieben? 7,5 Jahre. 7,5 Jahre. Und er hat zu mir gesagt, 7,5 Jahre denkt er, er hat die richtige Frau gefunden und so ungefähr nach dem Motto, wortwörtlich kann ich es nicht wiedergeben, aber so nach dem Motto, und dann bist du gekommen. Ach du liebe Zeit. Ich meine, er hat natürlich, das Hauptproblem ist erstmal, sage ich, du natürlich, auch. Er sagt, also wenn ich jetzt mit Freunden darüber spreche, Die sagen mir, warum sagt er diese Hochzeit einfach nicht ab? Mhm. Ich habe schon länger sowieso das Gefühl, also sie hat den Heiratsantrag auch gemacht und mhm. das geht alles mehr von ihr aus und er lässt das einfach so mit sich machen und lässt das über sich ergehen. Und wenn man ihn auf das Thema Hochzeit angesprochen hat, hat er auch immer so gesagt, ach, lass mich damit in Ruhe, davon habe ich zu Hause genug. Und so, aber diese Woche Samstag ist es soweit. Diese Woche Samstag hast, ist es soweit. Hast du zu ihm gesagt, sag die Hochzeit doch ab? Hast du es ihm gesagt? Ich habe gesagt, ich will ihn nicht unter Druck setzen. Nein, nein, ich frage nur, ob du es getan hast. Hast du es gesagt oder hast du es nicht gesagt? Also ich habe ihm gesagt, ich habe es angedeutet. Mhm. Ich habe drumherum geredet und ich habe gesagt, das macht doch keiner. Das und seine Reaktion? Und seine Reaktion ist einfach Verwirrtheit und Hoffnung und er weiß es nicht, was er einfach und er weiß also nicht mehr vor und nicht mehr zurück und er will diese Hochzeit einfach nicht absagen, weil da so viel schon an Organisation und so weiter hintersteckt. Das kann man natürlich vordergründig verstehen, es ist natürlich hintergründig völlig absurd. Ja, er sagt zu mir, er würde das vollkommen verstehen, er würde jedem in seiner Situation raten, sagt diese Hochzeit ab, mhm. aber er sagt, es kann keiner verstehen, der in seiner Situation ist. Niemand so, kann ihn verstehen eigentlich. Pass auf, wir spielen mal durch. Der sagt die Hochzeit nicht ab. Wie stellst du dir dann die Zukunft mit diesem Mann weiter vor? Gibt es eine Zukunft? Ich würde mir sehr wünschen, dass es eine Zukunft gibt. Das heißt, es würde dich auch nicht abschrecken, weiter sich mit ihm zu treffen, wenn er auch verheiratet wäre. Das ist ja das Problem. Ich will zu meinen Prinzipien stehen. Ich wurde selber schon verlassen. Und es gab auch schon andere Frauen, als ich verlassen wurde. Ich habe eine 6-jährige Beziehung hinter mir, in der dieser Mensch einfach gesagt hat, ich habe jemand Neues kennengelernt und mhm. auf Wiedersehen. Und er hat mir im Endeffekt gesteckt, dass es einfach darum ging, dass er den Mut aufgebracht hat, so Schluss zu machen und so weiter. Aber wir und waren... hatte Angst, wir waren noch bei der Frage, du würdest, oder anders gesagt, du würdest ihn nicht verlassen, wenn er heiratet. Doch, weil es gegen meine Prinzipien total verstößt. Ich möchte nicht die andere Frau sein. Hast du es ihm so gesagt? Ich habe ihm gesagt, dass nach der Hochzeit nichts mehr läuft. Ich hatte gestern, also Montag, mit ihm ein klärendes Gespräch, in dem ich gesagt habe, nach der Hochzeit läuft nichts mehr. Und er hat es dreimal hinterfragt und ich habe gesagt, nein, es geht nicht. Okay, dann hast egal du... egal auf welche Weise. Dann hast du ja... gut, dann hast du ja eine klare Ansage gebracht. Ich habe eine klare geht's nicht mehr. Dann kannst du jetzt nur noch hoffen, dass er sich umentscheidet und die Hochzeit absagt. Ja. Und wenn er sie nicht absagt, musst du natürlich auch deine zu deinem Wort stehen. Also wir haben eine gemeinsame Freundin und die sagt, Nina, lass den Quatsch und du ziehst eh den Kürzeren. Mhm. Und ich würde so gern darauf hören, aber jetzt gerade zum Beispiel habe ich mit ihm ein bisschen per SMS-Kontakt gehabt und habe ihm gesagt, dass ich ihn eigentlich nur, also jetzt zum Beispiel war ein Kumpel bei mir zu Besuch, ich habe ihm gesagt, dass ich Besuch bekomme und eigentlich wollte er alleine vorbeikommen und es ist ja auch immer wieder schwer, eine Ausrede zu finden und er wollte eigentlich vorbeikommen und ich habe gesagt, nein, ich sage meinen Besuch jetzt nicht mehr ab und so weiter und ich wollte hart sein und wollte diejenige mit Vernunft sein und diejenige, die sagt, hör mal zu, pass auf, dass du das mit deiner Hochzeit vernünftig durchziehst und wenn du sie heiratest, dann heirate sie mit Verstand und ja, mit Verstand soll man soll mit dem Herzen heiraten. Du kannst, ja, natürlich. Du kannst diese Woche, kannst du noch schwach sein, aber nicht mehr nächste Woche. Ja. Im Prinzip, Nina, ist alles gesagt. Du hast das Richtige, finde ich, gesagt in so einer Situation. Ich habe ihm gesagt, er soll es vernünftig versuchen. Wenn er sie geheiratet hat, dann soll er wenigstens dieser Ehe eine Chance geben. Ich habe eine ganz andere Ansicht von ihr. Ich sehe die Ehe, dass man danach ein gemeinsames Wir ist und keine zwei Ichs mehr. Ja. Und man soll dem Ganzen eine Chance geben. Okay. Und man heiratet nicht einfach, um zu heiraten. Okay, alles schöne Worte. Du hast das Richtige getan, finde ich. Jetzt musst du abwarten. Mehr kannst du nicht tun. Ja, ich habe ihm heute halt quasi per SMS gesagt, wie schwer es um mich steht und wie schlimm es eigentlich ist. Und mein Kumpel, der hier zu Besuch war, wir hatten quasi kein anderes Thema. Und er hat mir gesagt, irgendwie sieht es so aus, als wenn es dein Seelenverwandter wäre. Und Also Nina, du kannst natürlich diese Woche mit ihm noch kommunizieren. Das würde ich, wahrscheinlich tut man das automatisch, das würde ich auch. Aber du hast ihm eine klare Ansage gemacht. Und wenn er das noch nicht richtig verstanden hat, dann würde ich es nochmal so klar machen. Und wenn du meinst, das ist unter Druck setzen, dann ist es halt unter Druck setzen. Es ist eine klare Ansage, die ich richtig finde. Aber ist es denn richtig, ihn unter Druck zu setzen? Ich will ihn ja nicht. Ach ja, was heißt richtig? Ja, aber so ist doch die Situation. Ich will ja nicht sagen, entweder sie oder ich oder sowas. Das nein. Kann ich einfach nicht. Nein, aber letztendlich finde ich schon, dass man so eine Ansage machen kann. Also wenn das jetzt so weiterläuft, dann, wenn du heiratest, dann ist es Schluss mit uns beiden, denn du würdest das fünfte Rad am Wagen. Ich möchte einen Vorschlag machen, Nina. Wir haben heute Dienstag. Können wir beide nächste Woche Montag nochmal telefonieren? Mhm. Ja? Dann ja. Wissen wir, dann weißt du, was geschehen ist, und dann beraten wir weiter die Zukunft. Ja. Oder nächste Woche Dienstag. Ich habe nächste Woche habe ich Nachtschicht, dann bin ich am Arbeiten quasi. Pass mal auf, mein Redakteur, der Marc Strucken, ruft dich gleich nochmal an, dann könnt ihr das besprechen, wann es am günstigsten wäre. Wir können es auch übernächste Woche machen, das kommt dann ja auf den Tag nicht an. Ja, dann leg mal bitte auf und du wirst gleich nochmal zurückgerufen und wir beide werden uns auf jeden Fall nächste oder übernächste Woche nochmal sprechen. Mhm. Steht zu deinem Wort, sage ich nur. Ja? Okay. Alles Gute, dann bis die Tage, sage ich. Ich möchte dir auf jeden Fall nochmal ein Kompliment für deine Sendung machen und ich finde es auf jeden Fall wunderbar, dass mal etwas von Wert wirklich Bestand in dieser Gesellschaft hat. Und Dankeschön. Das, finde ich, sieht man an deinem Beispiel ganz doll und das finde ich total super. Dankeschön, Nina. Alles Gute und wir hören uns. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Hier ist Helma. Hallo Helma. Ja, hallo. Hallo Helma, 58. Jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Zeit. Wir versuchen es. Ich will versuchen, mich ganz kurz zu fassen. Ja? Ich möchte vielleicht auch einigen Menschen Mut machen. Ich sag mal ganz kurz, was mein Thema ist. Ich bin am 5. April ins Krankenhaus gekommen. Habe eine Bauch-OP gehabt, bin dann während der OP hat meine Lunge kollabiert und versagt und bin dann ins Koma gelegt worden, an Lungenmaschine angeschlossen worden, invasiv beatmet worden und habe dann 4 Wochen im Koma verbracht und bin dann von diesem Krankenhaus verlegt worden per Hubschrauber in eine Lungenfachklinik, wo man dann wieder langsam zu sich kommt und auch selber atmen wieder lernt. Mhm. Und ich wusste ja gar nicht, was war. Das Schlimmste an der Sache war, als ich wieder wach wurde, ich habe noch circa 1,5 Wochen furchtbare Halluzinationen gehabt, was aber üblich ist für ein Koma, also für Koma-Patienten. Mhm. Und dann der Schock, dass man nicht mehr laufen kann, nicht mehr aufstehen kann. Ich konnte noch nicht mal eine Zeitung halten, gar nichts. Das hing alles mit dem Koma zusammen? Ja, weil man sich ja nicht bewegt, ne? Schlafen, zack, geht so schnell. Ja, du hast recht, ja. Ja, und dann diese starke Medikation hat man auch, zitternde Hände, Nervenschmerzen, wahnsinnig. Alles Mögliche. Eine Neurologin hat mir erklärt, das kommt daher auch mit den Halluzinationen so schlimm und so, dass das Gehirn quasi in einem Zustand hängen bleibt, wenn man wach gemacht wird, zwischen Traum und Wirklichkeit. Jetzt hast du so richtig heftig was erlebt. Und du klingst jetzt wie das sprudelnde Leben. Ja, ich bemühe mich wieder, ich freue mich. Das heißt, es geht dir wieder richtig gut. Ja, ich freue mich irgendwo so richtig, obwohl ich eigentlich die letzten Jahre ziemlich depressiv war auch und ziemlich viel erlebt habe, ziemlich Operationen finanziell runtergerutscht bin bis in die tiefsten Tiefen, die es nur gibt. Und jetzt bin ich zu Hause, ich habe wieder ein Katerchen in Pflege, ich bin noch engagiert im Katzenschutz und ich bin froh, dass ich nicht ins Altenheim musste. Ich habe mich auch so reingehängt, wieder laufen zu lernen und alles wie so ein Baby, aber ich möchte da wirklich auch, ich habe andere Patienten immer da angefeuert, habe den Mut gemacht und habe gesagt, Mensch, komm, ein bisschen Willen, es lohnt sich, man schafft es, auch wenn es an noch so dreckig geht, also, irgendwie klappt. Das ist ja schon toll. April bis jetzt ist ja nicht so viel Zeit vergangen und dass du es in der... Ich bin jetzt erst Mitte August nach Hause gekommen. Genau, das kann ich mir vorstellen und dass du dann jetzt wieder so fit bist, das ist ja schon eine tolle Sache. Gratulation dazu und dafür. Ja, danke schön. Und ich, wie gesagt, auch alle anderen möchte ich Mut machen, auch die oft so traurig sind oder auch so alleine. gibt immer schöne Momente im Leben. Helma, ich freue mich sehr, dass du noch angerufen hast und dass du uns auch diese nette Botschaft hast sagen können. Das macht bestimmt vielen Leuten Mut, die jetzt sehr krank irgendwo im Krankenhaus liegen und zuhören. Ja. Es gibt große Chancen, dass es bergauf geht und man muss es nur wollen und dafür aber auch was tun dann, ne? Und hoffen. Richtig. Ja. Liebe Helma, vielen Dank. Wir müssen Schluss machen. Alles Liebe, alles Gute weiterhin. Und mach weiter so, ne? Dankeschön, tschüss. Okay, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen und hören uns wieder morgen. 1 Uhr Radio ist live für der Fernsehen. Bis dahin, tschüss.